1.2 und 1.3. Ein rundum glücklicher Mensch zu sein, das wünscht sich wohl jeder. Aber die Kunst des Glücklichseins ist nicht so leicht zu erlernen. Nicht umsonst beschäftigt diese Frage seit Jahrtausenden Philosophen und andere Gelehrte. Seit vielen Jahren gibt es an einigen Schulen in Deutschland ein eigenes Fach dafür. Das Fach Glück. Ich spreche heute mit Frau Christina Hauke, die Lehrerin an der Albert-Schweitzer-Schule ist und das Fach unterrichtet. Und mit Mathis Scheier, der diesen Kurs 2 Stunden in der Woche besucht. Frau Hauke, worum geht es denn im Schulfach Glück? Ziel des Schulfachs Glück ist, dass die Schülerinnen und Schüler Zufriedenheit und Lebenskompetenz entwickeln. Sie müssen zuerst üben, ihre Träume und Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen. Dann formulieren sie ihre persönlichen Ziele und anschließend benennen sie ganz konkret, was sie tun wollen, um ihre Ziele zu verwirklichen. Viele denken, dass das Glück vom Zufall abhängt, aber das stimmt nur zu einem kleinen Teil. Jeder kann lernen, aktiv etwas für seine Lebensfreude und für sein Glück zu tun. Frau Hauke, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern beschreiben, was man im Unterricht macht? Ja, natürlich. Im Prinzip beschäftigen wir uns im Unterricht mit 4 konkreten Fragen. Wer bin ich eigentlich? Was brauche ich? Was kann ich gut? Was will ich wirklich? Indem die Schülerinnen und Schüler sich über diese Fragen Gedanken machen, erhoffen wir, dass sie herausfinden, was ihre Stärken sind, welche Träume und Wünsche sie haben und was sie tun sollten, um sie auch zu verwirklichen. Und Mathis, hilft dir das? Ja, das hilft wirklich. Früher hätte ich zum Beispiel gesagt, ach wäre ich doch oder ach hätte ich nur. Aber mit diesen Sätzen ändert sich nichts. Was wir lernen ist, dass es nicht bei diesen Sätzen bleiben soll. Man soll aktiv werden und sich überlegen, was nötig ist, um die Situation zu ändern. Wenn ich zum Beispiel denke, ach hätte ich doch bessere Noten, dann sollte ich mir überlegen, was ich tun kann, um meine Noten zu verbessern. Das ist ein guter Tipp. Aber klappt das denn immer? Nee, natürlich nicht immer. Viele meiner Wünsche lassen sich nicht oder nicht so schnell realisieren. Manchmal muss ich mich einfach von ihnen verabschieden. Dass wir im Unterricht aber so offen miteinander reden, hilft mir zu wissen, was ich will und was ich dafür brauche. Frau Hauke, Mathis hat gerade angesprochen, dass im Unterricht offen über Wünsche und Bedürfnisse gesprochen wird. Trauen sich denn alle Schülerinnen und Schüler, so offen miteinander zu reden? Gut, dass Sie es ansprechen, denn natürlich sollten alle in der Gruppe sich absolut sicher und geborgen fühlen. Niemand darf zum Beispiel Angst haben, von den anderen ausgelacht zu werden. In den ersten Wochen haben wir uns deswegen gemeinsam darum gekümmert, ein offenes und vertrauensvolles Gesprächsklima zu schaffen. Wenn man sich mit anderen über die eigenen Bedürfnisse und Wünsche austauschen will, sollte man einander vertrauen. Ist der Austausch mit den anderen denn wirklich gewinnbringend? Ja, definitiv, denn im Gespräch mit anderen lernt man sich am besten kennen. Oft sind andere zum Beispiel in der Lage, besser zu erkennen, was man gut kann, also welche Qualitäten man hat. Das ist gut für das Selbstvertrauen. Wir wissen heute, dass Menschen, die selbstbewusst sind, ihr Leben aktiver und kreativer gestalten. Mathis, kannst du beschreiben, was sich für dich durch den Glücksunterricht verändert hat? Ja, ich glaube, dass ich entspannter geworden bin. Vieles gelingt mir jetzt besser. Früher habe ich mich immer zurückgezogen, wenn ich enttäuscht war und habe sozusagen darauf gewartet, dass alles von alleine besser wird. Heute weiß ich aber, dass es okay ist, wenn etwas schief läuft und ich versuche einfach nach vorne zu blicken. Genau das gehört zur Lebenskompetenz, die ich am Anfang unseres Gesprächs als ein Ziel des Unterrichtsfachs Glück nannte. Man arbeitet an seinen Glücksvorstellungen und nimmt sein Leben in die eigene Hand. Misserfolge gibt es natürlich immer, aber man muss lernen, mit ihnen umzugehen. Ja, genau. Im Fach Glück lernen wir, dass es wichtig ist, darauf zu achten, wann man eigentlich glücklich ist. Es geht darum, einfach aufmerksam zu sein und Sachen bewusst zu genießen. Mathis, das ist ein schönes Schlusswort. Ihnen beiden vielen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, wünschen wir natürlich viel Glück.